Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Hrvatska. Gesundheit. Geht's dir nicht gut? Natürlich geht's mir gut, aber die Kroaten nennen sich so. Hrvatska. Hrvatska. Wie genau schreibt man das? Wie man's spricht, ist doch logisch. Aber geschrieben haben die Kroaten in dem Fall WM-Geschichte. Das 13:0 gegen Argentinien gestern Abend, was für ein Spiel. Vor allem von den Kroaten, die die Argentinier ziemlich zerpflückt haben, muss man sagen. Eine überalterte Mannschaft, ein Lionel Messi, der überspielt wirkt, teilweise sogar unsichtbar. Ja, ein bisschen gekämpft hat, alles richtig. Aber den Glanz, den beispielsweise sein großer Widerpart Cristiano Ronaldo verbreitet, nee, der geht von Messi nicht aus. Bisschen enttäuschend ist das, muss ich sagen. Das stimmt, der vielversprechendste Gaucho seit Diego Maradona. Ihm droht schon wieder das WM aus. Auf der anderen Seite gab es große Freude. Rebic, Modric und Rakitic, die Torschützen für Kroatien, mit Mithilfe des argentinischen Torhüters. Oh, war ja. Der quasi in Karius-Manier sich ein Eigentor war es nicht, aber auf jeden Fall einen großen Bock geschossen hat. Karius. Mhm. Und wo ist Baktus? Vielleicht in Sochi. Was für ein Übergang. Gut, dass wir der deutschen Mannschaft noch auf den Zahn fühlen müssen. Jetzt vor dem entscheidenden Spiel gegen Schweden. Quasi das erste Endspiel, wir haben gestern schon drüber gesprochen. Und die deutsche Nationalmannschaft gibt sich betont lässig. Ist eigentlich ein positives Signal. Man hat das Gefühl, dass sie den Ernst der Lage ein wenig erkannt haben, dass sie innerlich brennen, nur darauf warten, dass dieses Feuer endlich raus kann. Und wenn man Jogi Löw joggen sieht, entspannt und gelockert. Ich habe das Gefühl, das könnte aber klappen am Samstag. Hast du eigentlich schon ein Flugticket? Nee, wieso? Na, also Sami Khedira, der hat schon eins für Sonnabend. Du spielst auf den unseren Kollegen aus Schweden an, der das gefakte Ticket ihm gegeben genau hat? Genau der. Oh Mann. Aber immerhin hat Khedira das dankend abgelehnt, hat gesagt, das brauchen wir erst für den 16. Juli, also für nach dem Finale. Das ist mutig. Ja, also einer, der weiß, wie mutig das wirklich ist, ist wahrscheinlich unser Kollege Jörn Mein in Sochi. Du hast vorhin mit dem telefoniert. Jörn, Grüße nach Sochi. Ja, danke schön, Sebi. Grüße zurück. Ja, sind denn deine Koffer schon gepackt? Zumindest hat mir noch kein schwedischer Boulevardjournalist ein Heimticket ausgestellt. Okay, es war auch gar nicht negativ gemeint, weil es geht ja sowieso wieder zurück nach Vatutinki und Moskau. Die WM soll ja schließlich weitergehen. So ist das, ja, aber ich habe lustigerweise einen kleinen Koffer dabei, der ist ganz schnell gepackt. Also ich bin für alle Eventualitäten vorbereitet. Das klingt gut. Was mich wundert, ist, dass du dich noch frei dort bewegen darfst, nachdem ich gehört habe, dass du im Mannschaftshotel dich irgendwo in die Taktikzentrale hast einschmuggeln können. Ist das richtig? Das kann ich natürlich so jetzt hier auf offiziellen Wege nicht bestätigen. Also weiß nicht, wo da die Informationen herkommen, aber ich sage dazu nicht. Du sagst dazu nichts. Nichtsdestotrotz, als unser Nationalmannschaftsreporter bist du natürlich am Puls der Nationalmannschaft. Wie gewinnen wir denn gegen Schweden? Wie wird die Aufstellung sein? Was meinst du? Also zunächst mal glaube ich schon, dass die deutsche Mannschaft gewinnen wird. Ich habe heute einen schwedischen Journalist gefragt, wie ich das einschätze, und er hat gesagt, ich glaube, dass es ein 2-0 geben wird. Wie die Aufstellung aussehen wird, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe so meine Vermutung. Glaube ich ganz klar ist, dass Marco Reus spielen wird. Das ist in den letzten Tagen immer deutlicher geworden, dass sie auch bei der Nationalmannschaft erkannt haben, dass seine Wege in die Tiefe, seine Direktheit zum Tor, dass das gebraucht wird, dass das gefehlt hat zuletzt. Ich würde mir wünschen, dass Leon Goretzka spielt, statt Sami Khedira im zentralen Mittelfeld, dass ein Spieler mit der nötigen Begeisterung und mit der technischen Fähigkeit ist, dieser Mannschaft gut zu tun. Wie genau das aussieht am Ende, auch zur Auffassung sozusagen die Formation angeht. Ich könnte mir auch eine Dreierkette vorstellen, einfach um das Zentrum zu schließen, aber das muss man einfach abwarten. Ich kann jetzt nicht sagen. Dreierkette wären dann welche drei Spieler? Das wären dann Boateng, Hummels und möglicherweise Rüdiger, aber da gibt es auch Süle als Möglichkeit, es gibt auch Matthias Ginter als Möglichkeit. Alle können das spielen. Der das am meisten gespielt hat in dieser Saison, ist Rüdiger. Und ich weiß, dass Löw ein großer Fan von dem ist, von dessen Athletik und dessen Biss. Deswegen glaube ich, dass der vielleicht die Nase vorn hätte. Das klingt doch zumindest nach einigen Optionen. Es wurde ja in den letzten Tagen auch logischerweise sehr, sehr viel geredet, gerade auch von Mats Hummels, der so ein bisschen die fehlende Defensivqualität, nenne ich es mal, angemahnt hat. Es wurde viel über Sami Khedira gesprochen, der gegen Mexiko nicht die beste Figur abgegeben hat. Thomas Müller hat nochmal bekräftigt, es gibt keine Grüppchenbildung. Wie nimmst du die Stimmung innerhalb der Mannschaft und in dem DFB-Tross wahr, so kurz vor dem Finale, kann man ja fast schon sagen, ist ja das erste Finale, was wir spielen? Ja, es ist auf jeden Fall das erste Finale. Miroslav Klose hat heute gesagt, es ist das 32. Finale für die deutsche Mannschaft. Ja, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist natürlich immer schwierig. Ne? Also wir als Journalisten, wir gucken da raus, wir hören uns natürlich auch um. Und alles, was ich gehört habe, ist, dass die Stimmung in der Mannschaft deutlich besser sein soll, als sie nach außen dringt. Also das ist auch im Übrigen 2014 so gewesen, wo damals vor dem Turnier eine extrem schlechte Stimmung der Mannschaft akzeptiert wurde. Und also was ich gehört habe, ist wohl die Stimmung eigentlich gar nicht so schlecht, wie sie gesehen wird. Alles, was man liest, alles, was man so von TV-Experten oder Zeitungsexperten liest, von Barschleiser Matthäus bis Effenberg und sonst welchen abgehalfterten Ex-Profis, das ist alles sehr negativ. Also das ist schon, ich weiß gar nicht genau, ob ich das in der Größenordnung schon mal erlebt habe. 2014 habe ich erwähnt, dass das war negativ. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nochmal ein Tacken schärfer ist. Mhm. Ja, dann kann ich nur sagen, wir können optimistisch sein, das klingt zumindest so, und mit 2 Siegen können wir immer noch Gruppensieger werden, das wird in dem Punkt auch mal viel vergessen. Ich drück die Daumen, Jörn, und alles Gute in Sotschi. Danke, Ferdi, haut rein. Ciao, ciao. Ja, also Stimmung gut, alles gut? Klingt so, ne? Ja, also bei anderen jedenfalls ist die Stimmung deutlich schlechter. Ägypten, Saudi-Arabien, Marokko und Peru sind die Mannschaften, die mittlerweile schon aus dem Turnier geflogen sind. Peru hat gestern 0:1 gegen Frankreich verloren. Kein sehr historisches Spiel, wenn auch mit einer netten Anekdote. Kylian Mbappé hat für einen Rekord gesorgt, hat als jüngster Spieler Frankreichs bei einer WM ein Tor geschossen. Dafür Chapeau. Ansonsten sind die Franzosen wie das berühmte Pferd, das nur so hoch springt, wie es unbedingt muss. Wirklich überzeugt haben sie auch nicht. Sie haben relativ früh das Tor gemacht und dann das Spiel gut verwaltet. Bisschen Glück gehabt, gehört nun mal dazu, aber die Franzosen müssen wir im Auge behalten. Glück hatte auch Matthew Lecky. Der hat nämlich für einen Aufreger gesorgt im Spiel gegen Dänemark. Das endete 1:1 und wir hatten einen Videobeweis. Definitiv. Ich glaube, es gibt keinen, der Kopfbälle so brillant setzen kann wie der Hartaner. Ich meine, Paulsens Arm aussuchen, dann den Ball elegant dranköpfen an den Arm und dafür sorgen, dass es einen Elfmeter für seine Mannschaft gibt. Das können nicht viele. Und der Videobeweis musste eingreifen, weil es so schnell und so präzise ging, dass der Schiedsrichter das gar nicht gesehen hat. Ja, sehr bitter für Dänemark und vor allem für Paulsen. Erst nicht geahndet, jetzt dann doch mit einer gelben Karte. Paulsen ist gesperrt für das letzte Gruppenspiel. Ärgerlich, aber auch wieder ein Pluspunkt für den Videobeweis. Ärgerlich für die Dänen, aber auch nicht wirklich. Sie sind mit 4 Punkten gut dabei, stehen kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Ja, und dann gucken wir mal auf morgen, denn ein Team, das ebenfalls weiterkommen kann, ist Serbien. Und die spielen gegen die Schweiz. Und heute kommt damit auch erstmals unser deutscher Schiedsrichter zum Einsatz. Felix Brüch wird die Partie leiten und an dieser Stelle alles Gute und viel Spaß mit dem Videobeweis. Ja, ganze 9 Tage musste er auf seinen Einsatz warten. Tja, und die deutsche Elf hat ja auch 10 Tage gewartet auf ihren ersten Einsatz. Das stimmt, das kann man so sagen. Ja, ein Team, das auch auf den nächsten Einsatz wartet, ist Brasilien. Die spielen gegen Costa Rica. Und dann haben wir noch eine Partie, die im Vorfeld für eine sehr schöne Geste gesorgt hat, nämlich Nigeria gegen Island. Großkick des Tages. Was war da los? Tja, die Isländer sorgen wieder dafür, dass sie jede Menge Sympathiepunkte sammeln. Foto aus dem Mannschaftsquartier, alle im blauen Island-Trikot. Sie halten ein blaues Trikot mit der Nummer 1 in die Höhe. Auf dem Trikot steht der Name Ikeme. Das ist der nigerianische Torwart, der wegen seiner Leukämie-Erkrankung nicht mitkonnte zur WM, und darunter noch einen Satz geschrieben: Wir alle in Fußball-Island sind bei dir. Eine Geste. Boah, ich krieg Gänsehaut. Ja, ich auch. Die Isländer werden immer sympathischer bei der WM. Definitiv. So, und auf welches Spiel freust du dich am meisten heute? Also ich freue mich heute Abend eigentlich nur auf ein Spiel, nämlich das Gitarrenspiel von Keith Richards im Berliner Olympiastadion. Die Stones sind in der Stadt. Wahnsinn. Ja, einmal habe ich sie schon verpasst. Jetzt hole ich meinen Besuch nach. Und da kann im Fernsehen laufen, was will. Die Stones wären vielleicht auch was für Messi, oder? Ich meine, wenn einer nach dem WM-Pokal sich sehnt, dann ist es ja wohl er. So, anybody seen my oh Gott, okay, jetzt wird's gruselig. Baby, an der Stelle lassen wir das für heute lieber. Wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Around. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.